halten ihn eingesperrt im Keller vom SA-Sturm seit 3 Wochen. Ich höre von ihm, wenn ich das Haus verlass. Er schreit! Willst du das ändern? Ja! Du bist verrückt! Du bist verrückt! Ab morgen Arbeit, Panzerau! Ich mach's nicht! Arbeit ist Arbeit! Mord ist Mord! Ich krieg ein Kind! Ich baue ihm Panzer! Jetzt wird Einstein verbrannt, mein Lehrer! Zu Recht! Man muss ihn warnen! Ohne mich! Halt! Du rennst in den Tod! Ist übel. Fort, fort, fort, einst hat sich Staatsräson. Mord ist die Bürgerpflicht. Wer keine Angst hat, wird erschossen. Die gehen auf den Knien. Ich gehe über den Liebenden. Rat der Kniende hoch auf. Furchtsam schreiten sie fürchterlich gegen Lebendiges ein. Zerfallen mit sich selber fällen sie, was sich nicht in Staub wirft. Sie zerstampfen unter den Knien ihr Land. Gott sei Dank, er ist weg. Oder sie haben ihn. Das Haus ist leer, alle Türen offen. In den Büchern der Wind. Kraft zu verwildern. Jeder sein eigenes Gespenst, grün im Gesicht. Deutschland steht Kopf und redet mit dem Hintern. Kannst du mich auf den Mond schießen? Du bist verbrannt, du musst verschwinden, schnell! Du warnst mich, ich hab noch Freunde. Sie kommen fort, ein Königreich für ein Fahrrad! Er hat sich den Hals gebrochen. Ich muss zum Arzt. Galilei, Discorsi, abgefasst unter Himmlers Aufsicht in der Gestapo Villa. Ein entschiedener Anhänger der Einzelhaft. Giordano, der Verbrannte. Leonardo, Emigrant. Er wurde 100 Jahre alt, schrieb Geheimschrift und malte die Sphinx. fuhr einen Rolls-Royce bis zuletzt? Warum ich meine Methode, so lange unter Wasser zu bleiben, wie lange ich es ohne zu essen aushalte, nicht aufschreibe. Und ich will sie nicht veröffentlichen und verkünden wegen der böswilligen Natur der Menschen, die in den Tiefen des Meeres Mord verüben würden, indem sie die Schiffe von unten aufbrechen und versenken würden, mit allen Menschen darin. Good. dass mich keiner erkennt. Noch hier. Unsere Köpfe sind zu groß für dieses Land. Zweimal lasse ich mich nicht verbrennen. Ich laufe über zu den Gegenfüßlern. Kommt mit, wollt ihr im Schlachthaus leben. Es ist all es nicht stimm. Sie werden ersticken im eigenen Gebrüll. Niemand wird euch hören, wenn ihr um Hilfe schreit. Überleb ich. Die machen Krieg, das ist gut. Der Krieg wird sie austilgen. Mein Haus, mein Mauseloch, mein Lehrstuhl, meine Burg, mein Trost sind Naturgesetze. Auch die Kanaille muss sterben. Jetzt seh ich wieder da. Die ins Feld fällt, die nichts ist in der Welt. Frisch auf, die Sorte prüft's gleich. Zwei mächtige Wassereien sein. Worauf sie sich verlässt. Alles gesunde junge Leute, ich will nicht gesund sein, zumindest. fest den Hals, hätte ich mir brechen sollen beim Fenstersturz. Herrgott, wenn es dich gibt, schaff mir einen Buckel, ekelhafte Krankheiten, tröste mich und mach mich blind, bedecke mich mit Libra. Ich will taub sein oder die Schwindsucht. Ich habe die Seuche, oder wir gehen zur Gestapo. Ich kenne da einen, der ist Knochenschlosser. Herr, sehen so deine Engel aus? Durch diesen Abgrund, in welchen Himmel, wohin bringst du mich, nasenfressende Zeit? Um die Ecke, entscheide! Wenn mir was zustößt, im finstern Schlund, in den ich tauch, verrammelst das Loch mit meinem Grabstein. Darauf schreibt, er wandelte die verschlungenen relativ wenig durchleuchteten sehen. Ich wollte, ich wäre wach und die Welt schliefe. Wieder verhöre, ich bin taubstumm vom Kind an. Der Adjutant des Führers ist's der? Ich bin ich. Der ist es. Eine einfache Frau hat ihn eingeliefert aus dem Volk in einem Handwagen. Wegen Wehrkraftzersetzung, das hat ihr Mutterherz erregt. Er hat sich gewehrt, indem er ihr die Nase hat abgebissen, als Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sie hat ihn übermannt mit einem Nudelholz. Das ist der neue Geist. Wie sehen Sie aus? Sie folgen mir zum Führer. Ich habe die Seuche, dafür fehlen mir 8 Zähne. Letzteres in Folge Anwendung, einfacher Hebel. Ich könnte die Welt zerhauen, mich lässt nur keiner. Gib mir 1 Million, 1 Million, und ich furz euch vom Planeten. Lass dich bloß nicht wieder blicken. Ich mach dich zur Schnecke. Hat das Schwein ein Schwein gehabt? Führer, die Stadt der Roten, die lange bestürmte, ist erobert. Verluste 10.000. Die 80-Jährigen an die Front, das Volk versammelt zur Sieges. Eier! Mein Führer, die Stadt der Roten, die glücklich eroberte, ist verloren. Verluste 100.000! Die 8-Jährigen an die Front! Den Teppich! Physiker. Im Interesse der schnellen Herbeiführung des Friedens muss ich jetzt den totalen Krieg führen, obwohl mir das Herz blutet. Da mir gesagt wird von euch Physikern, das, was unter der Erde strebt, aufwärts, wo ihr hintretet, und das Gewitter am Himmel zerteilt sich, wenn ihr ihn anblickt, befehle ich, dass ihr abbricht die Erdteile, welche sich mir widersetzen, weil ich nicht alles allein machen kann. Mein Führer, das Volk ist versammelt zur Siegesfeier! Von Pontius bin ich gerannt zu Pilatus, schließlich hab ich dem Irren versprochen, dass wir die Welt zerhacken, wenn er dich freilässt. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Ich hab sie gebaut. Die Welt zerhauen. Sonst sperren sie uns ein. Die Welt zerhauen. Wir retten unsere Haut. Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein. Ja.